Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il gaben jeweils am 24. und 25. November der Vorsitzende der Arbeitspartei Ungarns und der Vorsitzende des italienischen Songun-Idee-Studienkomitees für Souveränität und Macht und der Organisation der italienischen Atheisten des dialektischen Materialismus Stellungnahme ab.